so hast einen kleinen Gesicht. Halt den Mund, red nur nicht, sonst hast einen kleinen Gesicht. Halt den Mund, red nur nicht, sonst verfetzig dich. Grün und blau und gelb von Flecken, Mädel, komm, ich will verrecken. Bist nicht still, bist nicht still, bist nicht still. Ich sag dir, schau, nur schau, sonst schlag ich dich gelb und blau. Sonst schlag ich dich gelb und blau. Ich schlag dich gelb und blau, ich schlag dich gelb und blau. Halt dein Maul und red nur nicht. Grün und blau und gelb von Flecken, Mädel, komm, ich will verrecken. Grün und blau und gelb von Flecken, Mädel, komm, ich will verrecken. Bist nicht still, bist nicht still, bist nicht still, bist nicht still, ich sag dir, schau, sonst schlag ich dich gelb und blau. Bist nicht still, ich sag dir, schau. Bist nicht still, ich sag dir, schau. Sonst schlag ich dich gelb und blau. Sonst schlag ich dich gelb und blau. Ich schlag dich gelb und blau. Ich schlag dich gelb und blau. Wartet, ich putze euch wieder auf.